Liebe Geschwister, ich grüße euch herzlich. Bin gespannt auf diesen Gottesdienst. Das ist immer interessant, wenn man sagt, ich bin gespannt. Ich bin ja gerade der, der redet, aber das ist tatsächlich so. Ich merke, dass die Vorbereitung eines solchen Gottesdienstes für heute Morgen einen mit Gedanken konfrontiert, die man irgendwie bewegen und ordnen muss. Und dann ist man tatsächlich gespannt, wie findet das seinen Niederschlag in dem gemeinsamen Hören und darauf achten. Wir haben gerade diesen Text gehört aus Johannes 19. Diesen Abschnitt des Leidensweges Jesu hat mich gestern nochmal sehr intensiv beschäftigt, dieser Abschnitt. Und ich habe gedacht, wir wollen im ersten Teil dieser Predigt nochmal ein Stück da hineinhorchen und uns zwei, drei Dinge angucken, die in dieser Beschreibung uns gegeben ist. Das Lied, was wir gerade gehört haben, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Dieses Lied oder diese Zeile nimmt eigentlich auf, was Jesus wichtig war. Nämlich unterwegs zu sein auf dem Weg, den Gott ihm vorgezeichnet hat. Jesus ist in diese Welt gekommen, um genau diesen Weg an das Kreuz zu gehen. Sehr interessant, wenn man sich das überlegt, dass etwa in Psalm 22 viele Teile des Leidensweges Jesu vorgezeichnet sind. Jahrhunderte vorher ist das aufgeschrieben worden und im Zusammenhang mit dem Bericht über das Leiden und die Kreuzigung Jesu werden diese Teile aufgegriffen und es wird gesagt, weil das da so steht, darum passiert das. Also wir merken, wie stark es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Alten Testament und dem Geschehen der Kreuzigung Jesu, von dem uns hier berichtet wird. Wir hören hinein in diesen Text. Wir haben ihn gehört, so wie er uns vorgelesen ist. Und wir merken mit einmal, was passiert hier eigentlich? Was passiert hier eigentlich? Was ereignet sich hier? Und wir sehen, da ist auf der einen Seite die Führungsschicht des jüdischen Volkes, die sagen, Jesus muss weg, kreuzige ihn. So stacheln sie die Menschen an. Und da ist auf der anderen Seite der Gouverneur, der Mann, der als römischer Verwalter zuständig ist für dieses Land und der konfrontiert es damit, dass die Menschen, die Jesus beiseite schieben wollen, ihn gerne als ihren Helfer, als ihren Ausführenden für ihren Wunsch benutzen wollen. Und er spürt, das, was hier passiert, ist nicht richtig. Eine starke Spannung, die in diesem Text deutlich wird. Und Pilatus versucht mehrfach, die Entwicklung zu verändern, zu verhindern, dass Jesus gekreuzigt wird. Und man spürt, wenn man diesen Text so hört, er kommt gegen diese Entwicklung nicht an. Da wird von der Angst gesprochen, die Pilatus hat. Da wird davon gesprochen, wie er in die Enge getrieben wird und wie er sich nicht dagegen wehren kann und doch noch ein Stück seines Rechts oder seiner Macht behauptet. Aber es ist gar nicht klar, kann er das eigentlich? Nein, er kann es eigentlich gar nicht ändern. Bis hin zu dem Punkt, als er im Gespräch mit Jesus ist und ihm sagt, warum redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen oder dich ans Kreuz zu bringen? Und Jesus ihm sagt, du hättest keine Macht. Du hättest überhaupt keine Macht über mich, wenn Gott sie dir nicht gegeben hätte. Da spürt man, dass dieser Mann Pilatus ein Spielball der Ereignisse ist. So ein Stück erschütternd, das wahrzunehmen. Und dann gibt er Jesus frei zur Kreuzigung. Und er lässt über dem Kreuz dieses Schild anbringen. Jesus von Nazareth, König der Juden. Dreisprachig. Die waren schon Multikulti damals. Dreisprachig steht das da, so in Ortsnähe, dass alle das lesen können. Das hat natürlich die, die das eigentlich erreichen wollten, richtig geärgert. Das Schild ist falsch. Sag nicht, es sei so, sondern nur, dass er gesagt hat, dass er das sein will. Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. So behauptet sich Pilatus an dieser Stelle. Er wird zum Helfershelfer von Ereignissen, die er nicht mehr steuern kann. Pilatus, der zur Schuld gedrängt. Und Jesus, er trägt sein Kreuz von dem Richtplatz zu dem Platz, an dem er gehängt wird. Via Dolorosa heißt diese Straße, dieser Weg durch die Gassen Jerusalems hin nach Golgatha, hin zu dieser Schädelstätte. Jesus geht diesen Weg. Und wir wissen aus den anderen Evangelien, dass er mehrfach zusammengebrochen ist dabei, dass schlussendlich ein anderer ihm geholfen hat. Jesus geht diesen Weg. Diesen Weg bis ans Kreuz. Und er wird angenagelt. Dann hängt er da. Und um ihn herum stehen die Menschen. Um ihn herum stehen die Menschen, die ihn ablehnen. Sie verspotten ihn. Ich beziehe jetzt mit ein, was wir aus den anderen Evangelien wissen. Und da sind die Menschen, die um ihn weinen. Weil dies für sie ein Punkt innerer Verzweiflung ist. Und Jesus? Jesus hat ein Auge und ein Herz und ein Wort für die Menschen, die leiden. Und dann sagt er zu dem Mann, der ihm sehr nahe steht, siehe da deine Mutter. Und zu Maria, seiner Mutter, da dein Sohn. Und der sterbende Jesus am Kreuz sorgt dafür, dass Beziehungen neu geordnet werden. Eine erschütternde Geschichte, oder? Und irgendwann fällt dieser Satz: Es ist Vollmacht. Und Jesus lässt den Kopf hängen, lässt den Kopf sinken und stirbt. Geschafft. Wir wissen aus den anderen Evangelien, dass es Begleiterscheinungen gab dieser Situation, die einen betroffen machen. Im Tempel zerreißt der Vorhang. Der Himmel verdunkelt sich, die Leute kriegen Angst. Jesus stirbt. Jesus geht diesen Weg an das Kreuz. Und sein Leben auf dieser Erde endet an dieser Stelle. Und dann gibt es diese Stelle in dem Abschnitt, den wir gehört haben, die einen eigentlich aufhorchen lassen muss. Ein Mann, der auch zum Rat gehört, zu diesem führenden Schicht der Juden, Josef von Arimathea, bemüht sich darum, dass der Leichnam Jesu vom Kreuz abgenommen wird und bestattet werden kann. Und da steht diese kleine Anmerkung Er glaubte insgeheim, ich lese jetzt das nach der Bibelausgabe, Hoffnung für alle, er glaubte insgeheim an Jesus, doch er hatte das bisher verschwiegen, weil er vor den Juden Angst hatte. Da stehen unter dem Kreuz auch Menschen, die wissen und daran glauben, dass Jesus der ist, den Gott gesandt hat, aber die ihren Mund nicht aufgemacht haben, weil Angst ihr Leben bestimmte. Aber an dieser Stelle, als Jesus gestorben ist, wird dieser Mann aktiv. Und es ist ein Zeichen des Bekenntnisses zu Jesus, dass er sich darum bemüht, den Leichnam abzunehmen und ihm ein Grab zu geben. Und ein zweiter, Nikodemus, der auch zum Hohen Rat gehörte, kommt dazu. Und diese beiden Männer bestatten Jesus und geben ihm einen Grabplatz. Geschichte des Leidensweges Jesu, von der Verurteilung bis ans Kreuz. Eigentlich ist die Zeit viel zu knapp, um das hier darzustellen, und ich kann das hier nur skizzieren. Wir haben gehört, was uns vorgelesen ist, und ich merke immer, wenn ich diese Texte höre, das geht mir ans Herz. Ich möchte uns heute Morgen, und das ist für mich ein nächster Punkt in dem Nachdenken und im Überlegen im Blick auf diese Predigt, ich möchte mit euch gerne über einen Satz nachdenken, der als Wochenspruch oder als Wort für diesen Tag nämlich jedes Jahr dasteht. Ich finde den immer wieder in den Losungen so zu lesen. Und ich habe im Überlegen, im Blick auf diesen Gottesdienst gedacht, wir müssen über diesen Satz einmal miteinander nachdenken. Es ist ein Satz, den Jesus zu Nikodemus gesagt hat. Es ist ein Satz, den Jesus zu diesem Mann gesagt hat, der dafür sorgt, dass er nach jüdischem Ritus anständig beerdigt wird. In einer nächtlichen Begegnung, in einem Gespräch unter Theologen, da hat Jesus zu ihm Folgendes gesagt. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ihr Lieben, ich glaube, es gibt viele, die diesen Bibelvers kennen. Viele von uns auch, denen er vertraut ist. Der eine vielleicht mehr nach dem Luthertext, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Andere vielleicht nach einer anderen Bibelübersetzung, je nachdem, wer was benutzt. Aber das ist der Satz, über den wir heute Morgen in diesem Zusammenhang nachdenken müssen. Und ich habe mir dafür diese vier Stichworte notiert und herausgeschrieben, vielleicht wie eine Art Überschrift. Geliebt, gegeben. Glauben und haben. Gott hat diese Welt, in der du und ich leben. Gott hat diese Welt und ihre Menschen geliebt. Das ist der Grund, warum es zu diesen Ereignissen von Karfreitag kommt. Gott hat diese Welt geliebt. Ich habe vor kurzem über Genesis 3 gepredigt, über den Sündenfall und die Vertreibung aus dem Paradies. Und für mich war das eine ein Nachdenken über einen Zusammenhang, der begründet, warum es irgendwann zu den Ereignissen von Golgatha gekommen ist. Und heute denken wir miteinander über diesen Zusammenhang erneut nach, sozusagen von der anderen Seite her. Was hat Gott dazu gebracht, so zu handeln? Das ist seine Liebe zu dir und zu mir. Seine Liebe zu dieser Welt und zu den Menschen, die darauf leben. Es ist seine Liebe, die ihn dazu gebracht hat, seinen Sohn für uns zu geben. Ich bin nicht in der Lage, das vernünftig theologisch zu begründen. Ich kann nachsprechen, was in der Bibel dazu steht. Aber ich nehme wahr, dass Gottes Liebe das ist, was ihn dazu gebracht hat, Jesus loszulassen, in diese Welt zu gehen und in dieser Welt ihn für uns sterben zu lassen. Ihr Lieben, heute ist Karfreitag. Wir denken miteinander darüber nach. Wir denken darüber nach, was das bedeutet. Jesus gab sein Leben für uns, der Vater. Gab seinen Sohn für uns. Das ist seine Liebe. Einer tritt für den anderen ein. Ich habe in einem Andachtsbuch diesen kurzen Hinweis, diese kurze Geschichte eigentlich gelesen von Maximilian Kolbe, dem katholischen Priester, der im KZ für einen anderen eintrat und in einem Gefängnisraum verhungerte und einen elenden Tod starb, damit ein anderer Vater zweier Kinder, ein junger Mann, nicht sterben musste. Jesus ist ans Kreuz gegangen, obwohl wir eigentlich diesen Tod verdient hätten. Das macht die Bibel uns deutlich. Jesus ist ans Kreuz gegangen, obwohl wir eigentlich diesen Tod, diese Trennung von Gott verdient hätten. Und es ist Gottes Liebe, die Jesus dazu gebracht hat. Ihr Lieben, lasst uns das vor Augen haben. Ich empfinde, dass Karfreitag ein schrecklicher Tag ist. Und er ist gleichzeitig doch ein Tag, an dem die Liebe Gottes in so starker Weise zum Ausdruck kommt. Jesus, Gott gab seinen Sohn für uns, für dich und für mich. Lasst uns das vor Augen haben. Geliebt, gegeben. Was machen wir damit? Was machen wir damit? Natürlich können wir sagen, wir hören das und nachher gibt es hoffentlich was Nettes zum Mittagessen und heute Nachmittag treffen wir vielleicht noch ein paar Leute und morgen oder übermorgen, dann haben wir fröhlich freie Zeit für uns, okay, ein bisschen eingeschränkt im Moment, ja, aber das wird schon wieder vorübergehen und wir leben unser Leben. Was machen wir denn? Als Jesus mit Nikodemus zusammensaß, hat er das, was er beschrieben hat über seinen Leidensweg, über die Bedeutung des Kreuzes, fortgesetzt mit folgendem Satz. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ihr Lieben, es muss in unserem Leben eine Konsequenz geben zu dem, was geschehen ist, als Jesus vor den Toren der Stadt Jerusalem starb. Zu dem, was geschehen ist, als Jesus auf Golgatha starb. Es muss eine Konsequenz geben. Und es gibt auch immer eine Konsequenz. Es gibt die Konsequenz der Leute, die gesagt haben, jetzt sind wir ihn los. Sie gehen zurück in ihre Welt. Oder es gibt die Konsequenz der Leute, die sagen, dieser ist wirklich Gottes Sohn. Jeder, der an ihn glaubt, an diesen Gott, der in seiner Liebe Jesus für uns gab, an Jesus Christus, der sein Leben für uns opferte. Was heißt denn Glauben? Ich setze mein Vertrauen auf ihn. Ich binde mich mit meinem Leben. Was heißt denn Glauben? Nicht, ich halte das für richtig. Nein, ich hänge mich mit allen Fasern meines Lebens an ihn. Und dem gilt diese Verheißung. Der wird nicht verloren gehen, sondern Leben haben in Ewigkeit. Entweder dieses Wochenende ist nur ein Frühlingsfest, dann ist es auch nicht wichtig, ob es ist oder nicht ist. Oder es ist die Beschreibung für das, was geschehen ist, damit du und ich Zukunft und Hoffnung haben, leben dürfen. In Ewigkeit. Glauben und haben. Nicht wir sind Macher an der Stelle, aber wir sind eingeladen und herausgefordert, unser Leben diesem Gott anzuvertrauen. Das, was geschehen ist, für uns in Anspruch zu nehmen, uns daran festzuhalten. Und was Gottes Wort uns sagt, ist, wir werden leben dürfen in Ewigkeit, in der Gemeinschaft mit diesem Gott, der uns so liebt. Weil wir an dieser Stelle stehen, weil wir mit einem solchen Satz leben dürfen, darum macht es ganz viel Sinn, dass wir als Gemeinde heute zusammen das Abendmahl feiern. Ich weiß nicht, ob das im Vorfeld für euch schon klar war. Und ich habe darüber nachgedacht, dass es wichtig ist, dass es gut ist, wenn wir miteinander Abendmahl feiern, nicht angehängt an einen Gottesdienst oder an die Predigt, sondern als Teil unseres Miteinanderhörens und Nachdenkens über dieses Geschehen der Kreuzigung Jesu, seines Todes für uns und dieses Wortes, was wir eben gehört haben. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er ihnen seinen einzigen Sohn gab, für sie hergab. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ich lade uns ein, dass wir an dieser Stelle das Hören verlassen und miteinander das Mahl feiern. Ich weiß nicht, ob ihr Möglichkeit hattet, euch darauf vorzubereiten. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich möchte ein Lied lesen, auch eins der Lieder von Peter Strauch, wie schon eins, das wir vorhin gehört haben, war. Und vielleicht ist das so ein Moment noch Zeit, um sich ein Stück Brot parat zu legen, um ein kleines Glas mit Traubensaft oder was auch immer ihr nehmen mögt, euch parat zu stellen. Und dann möchte ich gerne überleiten dazu, dass wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Peter Strauch hat ja manche Lieder geschrieben. Und er hat auch ein Lied geschrieben, das eigentlich als ein Abendmahlslied zu sehen ist. Hört einmal zu. Lasst uns feiern das Mahl, das er uns gab. Unser Herr ist bei uns, verließ das Grab und hat Leben uns gebracht. Singt, vorbei ist nun die Nacht. O Herr, wir beten dich an. Lasst uns feiern mit Brot und auch mit Wein. Unser Herr will uns Brot des Lebens sein. Sein Blut reinigt von der Schuld und er hat mit uns Geduld. O Herr, wir beten dich an. Lasst uns feiern das Mahl, das Hoffnung gibt. Er wird kommen, der Herr, der uns geliebt. Und in seiner Herrlichkeit ist das Mahl für uns bereit. O Herr, wir beten dich an. Ist ja manchmal so, wenn man über Zusammenhänge nachdenkt, dann kommen einem manchmal Liedtexte in den Sinn. So ging mir das gestern Abend, als ich meine Gedanken und Notizen noch einmal durchging, dann fiel mir plötzlich dieses Lied ein und ich musste erst mal suchen, wo steht denn das eigentlich? Lasst uns feiern das Mahl, das er uns gab. Im 22. Kapitel des Lukas-Evangeliums, auch in dem Teil der Passionsberichte, steht Folgendes. Als die Stunde für das Passamahl da war, nahm Jesus mit seinen Jüngern an der Festtafel Platz. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch das Passamahl zu essen, bevor ich leiden muss, sagte er. Ihr sollt wissen, ich werde das Passamahl erst wieder im Reich Gottes mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Und dann lesen wir, und er nahm das Brot. Er dankte Gott dafür, teilte es und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dies immer wieder. Denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Und nach dem Essen nahm er den Becher mit Wein, gab ihn den Jüngern und sagte, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird für euch zur Vergebung der Sünden vergossen. Wir beten, Herr unser Gott, wir sind hier an diesem Tag. Wir haben gehört, was geschehen ist. Und wir möchten dir sagen, dass das unser Herz erreicht. Und wir hören, was du, Jesus Christus, selber gesagt hast. Dass im Glauben an dich das Heil für uns liegt. Leben in Ewigkeit. Und wenn wir jetzt miteinander das Mahl teilen, dann bitten wir, dass du uns begegnest. Dass du in unserer Mitte bist. Wir wissen, dass du auch der Auferstandene bist. Wenn wir jetzt so miteinander das Mahl teilen, dann tun wir das im tiefen Vertrauen auf deine Gegenwart. Danke. Segne du uns diese Gemeinschaft. Amen.